Herr Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns versprochen hast, dass du deine Gemeinde baust. Wir danken dir, dass wir sie nicht bauen brauchen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Haupt, dass der Haupt der Gemeinde bist und wir es nicht sein brauchen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Eckstein dieses wunderbaren, lebendigen Tempel bist und wir es nicht sein brauchen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du derjenige bist, der die Pforten der Hölle überwunden hat und wir brauchen sie nicht überwinden. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du den Feind besiegt hast und wir brauchen ihn nicht besiegen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du aufgefahren bist über alle Gewalt und alle Fürstentümer und jetzt auf deinem Thron sitzt und über deine Feinde lachst und wir dürfen mitlachen mit dir. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht in Panik gerätst, wenn du siehst, wie diese Welt aussieht, in welchem Zustand es ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Sieg unser Sieg ist, dein Leben unser Leben ist, deine Kraft unsere Kraft ist. Und Herr Jesus, wir wollen dir heute Abend sagen, ich will dir zumindest heute Abend sagen, ich will Teil sein der Gemeinde, die du baust. Aber nur der Gemeinde, die du baust. Ich will Teil sein des Leibes, den du zusammenfügst. Wo immer du mich haben willst, wo immer du mich einfügen willst, wenn das auch der Schrei deines Herzens ist, dann drück's ihm auch aus. Herr Jesus, ich will dort sein, wo du mich haben willst. Ich will dort eingefügt sein, wo du mich eingefügt bist, haben willst. Ich will einfach ein Glied sein, das dir zur Verfügung steht. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir noch Zeit haben heute Abend, um von dir zu hören, von dir zu lernen. Und Geist Gottes, wir wollen auch, dass du heute Abend wieder Freiheit hast. Wir danken dir für Fabian, wir danken dir, dass du durch ihn sprechen wirst als einen Kanal. Und Geist Gottes, du bist derjenige, der heute Abend hier tun soll, was getan werden muss. Und wir sehnen uns nach dir und wir danken dir so herzlichst dafür, was du schon getan hast diese Tage. Sei willkommen. Amen. So finally, tonight, I hope I am going to answer some questions. So, ich hoffe, dass ich endlich heute Abend einige dieser Fragen beantworte. To give you some answers. Um euch Antworten zu geben. Many of you actually received many answers from me. Especially during the breaks. Viele von euch haben heute schon viele Antworten von mir bekommen, ganz besonders in der Pause. This is incredible what is going on in here. Es ist erstaunlich, was hier geschieht. There are Poles here, Czechs here, Slovaks here. Es sind Polen hier, Tschechen hier, Slowaken hier. Macedonians here. Macedonia here. Brazilians, Americans, Austrians. God knows. Yeah, but this we know. I'm talking about my people. Das wissen wir doch, die Rede von meinem Volk. There's one sister who's going to be baptized. Eine Schwester ist hier, die wird getauft werden. She decided it today after the teaching he heard here. She heard here. Sie hat sich nach dieser Lehre, die sie heute hier gehört hat, entschieden getauft zu werden. There are some Catholics here. Es sind Katholiken hier. There are some Catholics here. Sind Katholiken hier. I talked to one, this one beautiful lady. You don't have to show yourself about Mary and her intercession, supposed intercession. Ich habe zu einer Dame hier gesprochen heute in der Pause. Du brauchst dich jetzt nicht erkenntlich zeigen über die Maria und ihre angebliche Fürbitte für uns. Here, people, thank you very much. Hier sind solche Leute. Herzlichen Dank. You brought here some Mary worshippers. Fantastic. Ihr habt Marienanbeterinnen hierher gebracht. Das ist fantastisch. You German people, Austrian people, Swiss, you are amazing. Ihr Österreicher, ihr Deutsche, ihr Schweizer, ihr seid erstaunlich. You know what is the most amazing in here? Wisst ihr, was das Erstaunlichste hier ist? That you're still here. Dass ihr immer noch hier seid. One of you, I'm not going to reveal his name. One of you. Einer von euch, und ich werde den Namen hier nicht erkenntlich zeigen. An Austrian fella. Ein Österreicher. Just an hour ago, told me. Vor ungefähr einer Stunde hat er mir gesagt. You're a savage. This is what he said. You are a savage. The wild. Du bist ein wildes Tier. Yeah. I was like, what? Shit. My wife agreed with him. Und meine Frau stimmt mit überein. Me too. Your dad too. I was like, why? What did I do? Warum? Was habe ich getan? Not to my wife, but to you. Nicht zu meiner Frau, what? Sondern dir gegenüber. Was habe ich dir angetan? And he said, listen, the church in Austria in general. Und er hat gesagt, weißt du, die Gemeinde in Österreich jetzt in generell gesprochen. The same is in Germany, probably in Switzerland. Und wahrscheinlich ist es genauso in Deutschland und in der Schweiz. We are not so open. Wir sind nicht so offen. When preaching, we can kill you like, you know, face to face. Wir können dich umbringen von Angesicht zu Angesicht. We're going to be honest with you during the break. Wir werden in der Pause sehr ehrlich mit dir umgehen. But you speak publicly such terrible things. Aber du sprichst öffentlich solche furchtbaren Dinge. I said, okay, well, this is just not a different culture. Und ich habe dann gesagt, okay, diese Kultur ist nicht so anders. Because Poles are not like that. Denn so sind die Polen nicht. In Polish churches. In den polnischen Gemeinden. It's just me. Nur ich bin so. Even in Poland they are like, you are a savage. Auch in Polen sagen sie, du bist ein wildes Tier. Actually what he said was, you were brutal today. This is what he said. Dieser Mann hat zu mir gesagt, du warst heute brutal. You were brutal to, especially to Austrians. Du warst brutal heute, ganz besonders den Österreichern gegenüber. So I was terrified. So ich hatte Angst. Why? Because my wife already yesterday and 2 days ago she said she wants to move here. Denn die letzten 2 Tage hat meine Frau bereits gesagt, sie will hierher umziehen. She said, what a beautiful country. Sie hat gesagt, was für ein wunderschönes Land. What a beautiful nation. What a beautiful, look at these people. Why are they laughing at us, smiling at us? Schau dir diese Leute an. Was für ein wunderbarer Ort. Warum lächeln die Leute uns an? What's going on? Was ist los hier? They are so nice. Sie sind alle so nett. I said, I know, maybe because you're with a baby or something. Und ich habe gesagt, wahrscheinlich sind sie so nett zu dir, weil du ein Baby hast. But even to me it was kind of strange. Aber auch für mich war es etwas eigenartig. People waving at us like, hello. Leute haben uns zugewunken, hallo. How are you? Well, wie geht's euch? We're from Poland, so you know. Okay, wir sind von Polen, also okay. Never too good, right? Es geht uns niemals zu gut. So, when he said I was brutal to you, und wenn dieser Mann in der Pause sagte, ich war heute brutal euch gegenüber, I am still a bit terrified. Ich habe immer noch etwas Angst. But I said yesterday, last night, aber gestern Abend habe ich gesagt, I'm sorry, right? Es tut mir leid. Because I am a plow. Denn ich bin ein Pflug. God's plow. Gottes Pflug. Right? Okay? You've been warned. Ich habe euch gewarnt. Some of you, well, you know already. Einige von euch, okay, ihr wisst das bereits. So thank you that you're still here. So danke, dass ihr immer noch hier seid. Even though probably I was brutal. Obwohl ich wahrscheinlich brutal war. Thank you that you are still here. Danke, dass ihr immer noch hier seid. Knowing that I am going to be even more brutal. Yeah. Wissend, dass ich noch brutaler werden wäre. You have to be thirsty. Ihr müsst durstig sein. You have to be hungry. Ihr müsst hungrig sein. Otherwise, why are you still here? Warum seid ihr überhaupt noch hier? So, thank you, you're not listening to me. So, danke, dass ihr jetzt mir nicht zuhört. Thank you, you listen through me to the Holy Spirit. Danke, dass ihr durch mich auf den Heiligen Geist hört. And even if I said something from my flesh, from my soul, from my emotions. Und auch wenn ich etwas von meinem Fleisch, von meiner Seele, von meinen Gefühlen sage. Thank you. You're going to take only what comes from the Holy Spirit. Danke, dass ihr nur das annehmt, was vom Heiligen Geist kommt. Thank you. Danke. You are a change. Ihr seid eine Veränderung. I feel like Barack Obama now. You don't look like him. Ich fühle mich jetzt wie Barack Obama. You are the change of in, but you are. Ihr seid die Veränderung. Being this thirsty, this hungry, so durstige und so hungrige Menschen. Being this patient, so geduldige Menschen, with some savage from Poland, mit einem wilden Tier aus Polen. You already are the change. Ihr seid bereits die Veränderung. Just don't stop. Just keep it going. Hört jetzt nicht auf, bleibt einfach dran. We'll see about it now. Und wir werden jetzt sehen, ob es so weitergeht. Would you please open your Bibles again? Bitte schlagt eure Bibel auf. So, what is the church based on the new covenant? Was ist die Gemeinde basiert auf dem neuen Bund? What does it mean to be the church according to his will? Was bedeutet es, eine Gemeinde zu sein, seinem Willen gemäß? And what does it mean not to be the false church pretending to be his body? Und was bedeutet es, nicht die falsche Gemeinde zu sein, die vorgibt, sein Leib zu sein? I could keep going and going for hours about this, but you can do it yourself. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ihr könnt es selbst tun. First of all, zuerst, for all of you really interested in the subject. Für alle von euch, die an diesem Thema interessiert sind, you want to work on the restructuring the church. Die ihr daran arbeiten möchte, an der Neukonstruierung dieser Gemeinde. Please study the letter to Galatians. An der neuen Strukturierung dieser Gemeinde. Studiert bitte den Brief an die Galater. But before you start reading the words of the letter to Galatians. Aber bevor ihr die Worte des Briefes an die Galater lest, and trying to get some meanings out of the letter. Und versucht eine Bedeutung aus diesem Brief zu bekommen. Look at something you usually don't look when reading the Bible. Schau an auf etwas, hab Ausschau nach etwas, nachdem du normalerweise keine Ausschau hältst, wenn du die Bibel liest. I'd like you to feel the atmosphere of the letter to Galatians. Ich möchte, dass ihr die Atmosphäre fühlt von dem Brief an die Galater. Have you ever noticed different atmospheres in different books of the New Testament? Habt ihr euch bereits gemerkt, dass in gewissen verschiedenen Büchern des Neuen Testaments verschiedene Atmosphären zu spüren sind? Like for example, read once again the Gospel of Mark, for example. Zum Beispiel, lest mal das Evangelium Markus wiederum. It is a almost written like a MTV video clip. Das ist eigentlich geschrieben wie ein MTV video clip. Or for some of you, like thriller action American movie. Oder für einige von euch ist das Markus Evangelium wie ein Actionfilm von einem amerikanischen Film. Bruce Willis, Die Hard, you know what I mean? Bruce Willis, stirb langsam, glaube ich, heißt es, oder? It is the pace there is very, like, you know, it's like they're going to kill him, he's fighting them, they're going to kill him again, and so on. Ein Hochgeschwindigkeitsfilm. Sie werden ihn töten, sie werden ihn verfolgen, sie werden ihn töten, und so geht's weiter. It's a thriller. Es ist ein Thriller. It's a thriller. Es ist ein Abenteuerfilm. Right? You have some, especially Paul's writing, so warm. Das Schreiben des Apostel Paulus, es ist so warm, so herzlich. That you can actually taste the love he's got for the church he's writing to. Du kannst so richtig schmecken und spüren die Liebe, die er hat für die Gemeinde, die er schreibt. Like, for example, read the letter to Ephesians. Zum Beispiel, lest den Brief an die Epheser. Craziness of love. Verrückte Liebe. read the two letters to Thessalonians. Lies die zwei Briefe an die Thessalonicher. And you can feel how proud Paul is about the church. Und du kannst fühlen, wie stolz Gott, wie stolz Paulus auf diese Gemeinde war. Every sentence there is like, I am so proud of you. Jeder Satz, der da drinnen steht, ich bin so stolz auf euch. You are my people. Ihr seid mein Volk. Going through the worst persecutions. Ihr seid durch die schlimmste Verfolgung gegangen. From the very beginning. Von Anfang an. And you are like, duh! Und ihr habt more. Und ihr habt die Einstellung gehabt, okay, noch mehr bitte. Please stop reading the Bible like it is all the same. Hör auf, die Bibel so zu lesen, ob als alles dasselbe wäre. Read out the feelings of the human author. Ihr müsst das Gefühl lesen dieses menschlichen Teils. And the Holy Spirit, the author himself, God himself. Und dieses menschlichen Autores und auch dieses göttlichen Autores, das er da hineinbekommen hat. So let's go back to the letter to Galatians. So gehen wir zurück jetzt zum Brief der Galater. Well, the tone here of the Holy Spirit and of Paul the Apostle should be terrifying to us today. Die Tonart des Apostel Paulus und des Heiligen Geistes, die sollte uns heute hier eigentlich Angst machen. Terrifying. Sie sollte uns Angst machen. This is the coldest writing in the whole Bible. Das ist das kälteste Schriftstück in der ganzen Bibel. Can you hear me? Hört ihr mich? Have you ever thought about anything in the Bible, about the whole book, that it might be cold? Hast du jemals schon gedacht davon, wenn du an die Bibel denkst, dass da irgendetwas drinnen kaltherzig sein kann? This is the coldest. Das ist das kaltherzigste. I mean, it is really like, you know, like the frozen words and sentences. Hier sind die Worte und die Sätze sind richtig gefroren. You can check it quite easily. Sie sind eiskalt. Das kannst du ganz leicht sehen. Read the beginnings, like the opening sentences of any other letter of Paul. Lies mal die Öffnung irgendeines Briefes von dem Apostel Paulus, die ersten Worte. And also read the last sentences of any other letter of Paul. Und lies immer die letzten Sätze, die Paulus in irgendeinem Brief geschrieben hat. And then make a simple comparison. Und dann mache eine ganz einfache Vergleich. Read objectively. Schau dir es mal ganz objektiv an. For yourself, the opening sentences. Schau dir die Eröffnungssätze. And the closing sentences. Und die letzten Sätze der Briefe an. In any other letter of Paul. In irgendeinem anderen Brief Paulus. In the opening and in the end of the letter. Am Anfang und am Ende eines Briefes. You'll find many warm words. Da findest du immer sehr viele warmherzige Worte. A lot of greetings. Viele Grüße. A lot of praises. Viele, wo er die Leute lobt. Talking about, you know, some people by the name. Er nennt sogar Menschen bei Namen. Even in the letter of to Ephesians. Auch an dem Brief an die Epheser. Which has to be quite mysterious. Das ist ein sehr mysteriöser Brief. Still, the beginning and the end of the letter is very warm. Auch hier schreibt er den Anfang und den Ende des Briefes sehr warmherzig. Read the beginning and the end of the letter to Galatians. Schau dir jetzt den Anfang und das Ende des Briefes an die Galater an. There's nothing like that. Da gibt es so etwas nicht. Open especially the end of the letter to Galatians. Und ganz besonders auch das Ende des Briefes an die Galater. No greetings. Da gibt es kein Grußwort. No greetings. Kein Grußwort. You can find many praises inside of the letter. In dem Brief drinnen kannst du sehen, wie er öfter lobt. When Paul is talking about the past of the Galatian church. Wenn der Apostel Paulus von der Vergangenheit der Gemeinde in Galatien spricht. Actually, Galatia is not like one place, it is a region. Galatia war ja nicht ein Ort, sondern es war eine Region. So Galatians are the members of many cities over there, and many churches. So die Galater, die waren Mitglieder von vielen Städten und vielen Gemeinden. But all of them being like horrible pagans. Aber alle von ihnen, die waren furchtbare Heiden. Received Paul. Und die haben alle Paulus empfangen. Almost stoned to the death. Die haben Paulus angenommen, wo er beinahe zu Tode gesteinigt wurde. He says, you received me like a real body of Christ already. Und er hat gesagt, du, ihr habt mich so aufgenommen wie einen wahren Teil des Leibes Christi. Even before many of you were born again. Bevor viele von euch noch wiedergeboren waren. You received me like an angel of God. Ihr habt mich empfangen als einen Engel von Gott. Even though I looked like a crap. Obwohl ich ganz beschissen ausgesehen habe. This is what he really says in the Bible. Das sagt er wirklich im Urtext. I looked like nothing. Ich habe ausgesehen wie ein Nichts. Right? Bloody mess. Ich war einfach ein blutender Sauhaufen. He was stoned, you know. Er wurde ja gesteinigt. And this is how he appeared there, like, you know, totally disabled. Und er tauchte dort so richtig verkrüppelt auf und ganz behindert. And he said, you received me like an angel. Und er sagte, ihr habt mich angenommen, aufgenommen wie einen Engel. But this, he's talking about their past. Aber wenn er das sagt, dann redet er von ihrer Vergangenheit. You were the real church, the real churches back then. Ihr wart damals die wahre Gemeinde. But now? Aber jetzt? Can you see that the third chapter? Siehst du dann das dritte Kapitel? Look how his tone changes. He never uses such strong words except when talking to Galatians now. Schau, wie seine Tonart sich hier ändert. Er hat nirgendwo in der Bibel so starke Worte verwendet, außer hier bei den Galatern. He opens the first sentence saying, you idiots. Er beginnt den ersten Satz hier bereits, indem er sagt, ihr Narren. Something even worse, but eigentlich sagt er etwas Schlimmeres noch. Galatians, you idiots. Ihr Idioten. You people totally out of your mind. Ihr Leute, die völlig verrückt sind. Cretins. Did you have this? Anyway. Yeah. Stupid. Einfach dumme, törichte Leute. You see, I might be brutal. Ich bin vielleicht brutal. But look at him. Aber schau dir den Paulus an. Suddenly he's praising them, especially in the second, then in the fourth chapter. Im zweiten und im vierten Kapitel da lobt but er sie. In the middle of the letter. Aber mittendrin in dem Brief. He's saying, but I know who you are now. Sagt er, aber ich weiß genau, wer ihr jetzt seid. You are the pretenders. Ihr seid jetzt die Vortäuschen. You pretend to be Christians. You're stupid. Ihr täuscht vor, dass ihr Christen seid. Ihr seid dumm. The spirit of Antichrist. Das ist der Geist des Antichristen. That we heard some things about when Reinhard taught us. Als Reinhard uns gelehrt hat, haben wir etwas darüber gehört. We're going to preach some more about it tomorrow. Und morgen werde ich mehr darüber predigen. But this is actually what Paul is saying. You are the church, but under the spirit of Antichrist now. Und Paulus hat ihnen gesagt, ihr seid zwar die Gemeinde, aber unter dem Geist des Antichristen. Look, the next sentence in the first verse is, who put his black magic on you? Der nächste Satz, den er hier sagt, das sagt er wortwörtlich, wer hat diese schwarze Magie auf euch gebracht? Does it say it in German? Yeah, it's the same thing. Verzaubert. Wer hat euch verzaubert? It's like, you see, in Greek it is so strong word that you can actually translate it as voodoo. Im Original Griechischen ist das Wort so stark, dass es als voodoo übersetzt wird. Who put a voodoo curse on you? Wer hat voodoo gegen euch gemacht? That you are blind now. Dass ihr jetzt so blind geworden seid. Didn't I or the Holy Spirit through me open your eyes some time ago? Hat der Heilige Geist durch mich nicht vor einiger Zeit eure Augen geöffnet? Please look at this first verse of the third chapter. Bitte schau dir den ersten saying? Vers von Kapitel 3 an. Was sagt I er hier? I was like a painter, Paul says. Paulus sagte, ich war wie ein Maler. Painting before in front of your eyes. Ich habe vor euren Augen the picture of real Jesus Christ. Das Bild vom wahren Jesus Christus gemalt. And the picture was so vivid. Und das Bild war so real. That it was almost like he was crucified in the middle of you. Look at this. Das Bild war so lebendig, als ob er vor in eurer Mitte auch gekreuzigt worden wäre. Does it say it in German? Yeah. Can you see it? Könnt ihr das sehen? Can you see it? Könnt ihr das sehen in Galater Kapitel 3, Vers 1? That's why we needed this teaching, I think, in the morning about the cross. Darum benötigen wir heute Morgen diese Lehre vom Kreuz. And about how the picture of crucified Jesus is revealing the best message of God's love. Und wie das Bild des gekreuzigten Jesus für uns die beste Botschaft der Liebe Gottes ist. Then in third verse, Paul asks, "Are you so stupid?" Dann im dritten Vers sagt der Apostel Paulus, seid ihr so unverständlich? But you started so powerfully. Ihr habt so gewaltig angefangen. In the spirit. Im Geist. And now you think there is even better way. Und jetzt denkt ihr, dass es eine bessere Art und Weise gibt? And you think the better way is being flesh again? Und ihr glaubt, dass die bessere Art und Weise bedeutet, es jetzt wieder im Fleisch zu wandeln? Is being carnal again? Es bedeutet, wieder im Fleisch zu sein? What's going on with you? Was ist los mit euch? You're stupid? You lost your mind? Seid ihr völlig verrückt? Habt ihr den Verstand verloren? With all the respect. Mit allem Respekt. To you. Euch gegenüber. To brothers and sisters in the whole world. Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt gegenüber. These are the questions to almost every one of us in the modern church today. Das ist die Frage für fast jeden einzelnen Christen in der modernen Gemeinde heute. Almost every one of us. Fast jeder Christ. Every woman, every man. Jede Frau, jeder Mann. Or whoever you are. Oder wer immer du bist. No, there are two sexes and there is no any third one. Es gibt nur zwei Geschlechter und remember, es gibt kein drittes. Remember, I'm a savage from Poland, so, you know. I don't believe in more than two. Ich bin ein Pole und ich glaube nicht, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Even though you should believe it as I believe because this is biblical, but you believe what you want. Du solltest das glauben, was ich glaube, weil es biblisch ist, aber glaub, was du willst. So, we all are here because we started in the spirit, right? Wir sind alle heute hier, weil wir im Geist begonnen haben. And then what happened? Und was geschah dann? The church. Die Gemeinde. This man has a lot of teachings about this subject. I'm not going to repeat it. You just go and listen to him again and again and again. Dieser Mann, Reinhard, hat viele Lehre darüber und die könnt ihr euch alle im Internet ansehen. Ich werde das nicht wiederholen. Brothers and sisters, please listen to the Holy Spirit, not to me now. Meine lieben Geschwister, bitte hört jetzt auf den Heiligen Geist und hört jetzt nicht auf mich. But to most of us, to most of Christianity of today, aber die meisten Christen heute, the worst thing that happened to us, das Schlimmste, was an uns geschehen ist, was joining the church structures. I said it. Ist, dass wir uns der Gemeindestruktur angeschlossen haben. The worst. Das war das Schlimmste. The worst. Das war das Schlimmste. Now, our situation as biblically believing Christians, unsere Situation als bibelgläubige Christen, is a bit better. Ist etwas besser than my situation as the Jesuit priest in the Catholic Church. Als meine Situation war als Jesuitenpriester in der katholischen Kirche. Right? I discovered that making the Catholic Church biblical. Ich habe entdeckt, dass um die katholische Kirche biblisch zu machen, we'll actually finish the Catholic Church. Müssen wir die katholische Kirche auflösen. Right? If we decide to go back. Wenn wir uns entscheiden, zurückzugehen, to the simple obedience, zum einfachen Gehorsam, we decide we're going to be obedient, wir entscheiden uns, wir werden gehorchen, to the word of God and the word of God only, dem Wort Gottes und nur dem Wort Gottes, this will probably finish most of our churches. Dann wird das wahrscheinlich die meisten unserer Gemeinden schließen. Because there is almost nothing biblical about them. Denn es gibt eigentlich fast nichts Biblisches an ihnen. That's why we have to understand the finished work of the cross. Darum müssen wir das vollbrachte Werk des Kreuzes verstehen. But to understand the finished work of the cross. Aber das vollbrachte Werk des Kreuzes. Some of us have to understand the cross itself. Einige von uns müssen mal das Kreuz an sich selbst verstehen lernen. And the person of crucified Christ himself. Und die Person des gekreuzigten Jesus selbst kennenlernen. And the dead body of our Savior on the cross. What is it? Und den toten Leib unseres Erlösers am Kreuz. Was ist das? It is our gate. Es ist unser Eintrittstor. It is your gate to heaven. Es ist dein Eintrittstor in den Himmel. It is your simple way, road and the gate to your Father. Es ist dein einfacher Weg, die Straße und das Eintrittstor zu deinem Vater. We will be back in the in this letter to Galatians, but I have to show you something. It is the letter to Hebrews. Wir werden später zurückkommen zu dem Brief an die Galater, aber jetzt möchte ich euch etwas zeigen vom Hebräerbrief. Again, if we understand this, I think we should at least understand something about the real church that Jesus wants to have. Wenn wir das verstehen, dann müssten wir zumindest etwas verstehen von der wahren Gemeinde, die Jesus haben möchte. Please open the Hebrews chapter 10. Bitte schlagt Hebräer Kapitel 10 auf. And we're going to read verses 19 and 20. Und wir lesen Vers 19 und Vers 20. I know it is a bit out of context. Und mir ist es klar, dass es etwas vom Kontext genommen wurde, vom Zusammenhang genommen wurde. But usually when we read the full context, aber normalerweise, wenn wir den ganzen Zusammenhang lesen, we cannot see the messages hidden in these verses. Dann können wir oft nicht die Botschaft sehen, die in diesen Versen versteckt ist. So first of all, let's read out the verse, this verse number 19. Can you read it in... So zuerst lesen wir mal Vers 19. Hebräer, Kapitel 10 und Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. You see, you as a new creation, du als eine neue Schöpfung, a saved person, eine errettete Person, if you live according to the finished work of the cross, wenn du gemäß dem vollbrachten Werk des Kreuzes lebst, you have everything that comes with the new covenant. Dann hast du bereits all das, was durch den neuen Bund zu dir gekommen ist. But the simplest way to describe it, aber die einfachste Art und Weise, es zu beschreiben, is you have the right, ist, dass du das Recht hast, to be cheeky. Dass du das Recht hast, schlitzohrig zu sein. To be bold in front of your father. Dass du das Recht hast, kühn vor deinem Vater zu sein. This is what it says. Look at this. Das sagt es genau hier. Having therefore, brethren, ihr Brüder, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Wir haben nun Freimütigkeit, Kraft des Blutes Jesus zum Eingang in das Heiligtum. My son Felix. Mein Sohn Felix. He's down there. Is he? Da unten sitzt er. He still cannot walk and, you know, he's just 8 months old. Er ist erst 8 Monate alt und er kann noch nicht laufen. But he is so, like, he likes me, kind of like, right? Er mag some of you, mich, so mehr he likes weniger. You as well, even more than me. Einige von euch mag er vielleicht mehr, als er mich mag. I had this impression during the worship time. Heute hatte ich so den Eindruck während des Lobpreises. Seriously, he looked at them and was smiling like, what a beautiful people. Er hat diese Leute hier angeschaut und hat gelächelt. Was Amen. Für wunderbare Leute das sind. Did you see it? Habt ihr das gesehen? I was amazed, like, what are you doing? Your daddy is here. Ich habe so mir gedacht, was tust du, Felix? Dein Papa ist hier. And he, my son, mein Sohn, had the boldness, er hatte die Freimütigkeit, to stay in my arms, in meinen Armen zu bleiben, and enjoy you. Und euch zu genießen. You see, when he's older, wenn er älter sein wird, he can come to me, kann er zu mir kommen, and without asking, und ohne zu bitten, without begging, ohne zu betteln, he can say like, Daddy, kann er sagen zu mir, give, Papa, give this to me because I'm too short. Gib mir bitte das, weil ich bin zu klein. Ich kann das nicht erreichen. Buy this for me because I have no money. Kauf mir das, weil ich habe kein Geld. But I have you, Daddy. Aber Papa, ich habe dich. I have you, Daddy. Ich habe dich, Papa. Do you have this relationship with God? Hast du diese Beziehung mit Gott? Because the Bible says that we have it. Die Bibel sagt, wir haben sie. So, of course, the answer is you do have this relationship with God. Die Antwort ist ja, du hast diese Beziehung mit Gott. But what I'm asking about is do you really have it? Do you use it? Meine Frage an dich ist, hast du sie tatsächlich? Verwendest du sie auch? How often do you use it? Wie oft verwendest du sie? When was the last time when you used it? Wann war es das letzte Mal, dass du sie verwendet hast? How many times, you see, when I said that the worst and the only enemy of our holiness, of the real church, is legalism? Als ich gesagt habe, dass der größte und wahre und einzige Feind der Gemeinde ist die Gesetzlichkeit. Actually, this really happened. This really happened today. Heute ist das wirklich passiert. I saw some of you in your heart said, I'm not a legalist. Ich habe gesehen, wie einige von euch in eurem Herzen gesagt haben, ich bin nicht gesetzlich. I fight them. Ich kämpfe sogar gegen I die Gesetzlichen. I don't like them. Ich mag die Religiösen nicht. Why? Why did you think such a thing? Warum konntest du so etwas denken? Because you have your definition of legalism. Weil du deine eigene Definition hast von Gesetzlichkeit. Legalism is this or legalism is that. Gesetzlichkeit ist dieses oder Gesetzlichkeit ist jenes. You see, legalism is about the law that we make for ourselves. Aber Gesetzlichkeit ist wirklich das Gesetz, das wir für uns selbst machen. This is your enemy in your heart. Das ist dein Feind in your deinem Herzen. In your church. In deiner Gemeinde. Things that you made up. Dinge, die du dir selbst ausgedacht hast. And then you said, this is the will of God. Und dann hast du gesagt, das ist der Wille Gottes. Right? You sinned yesterday. Gestern habt ihr gesündigt. Didn't you? Oder nicht? Maybe not. Vielleicht nicht. But were you really so holy the whole day? Aber wart ihr wirklich den ganzen Tag über so heilig? When eating your breakfast. Während du dein Frühstück gegessen hast. Did you act, sister, according to God's will? Did you ask what? Did you act according when eating your breakfast? Während du dein Frühstück gegessen hast, hast du gemäß dem Willen Gottes gehandelt? How about your diet? Didn't you promise something to the Holy Spirit? Was ist jetzt mit deiner Diät? Hast du dem Heiligen Geist nicht etwas versprochen? Husbands. Männer. You didn't sin. Ihr habt nicht gesündigt. You didn't even think about cheating on your wives. Du hast nicht mal daran gedacht, deine Frau zu betrügen. But weren't you sour during the last week? Aber letzte Woche war ihr nicht sauer auf sie? Angry at your wife. Warst du nicht zornig auf deine Frau? Didn't some of us say some words, two more words? Haben einige von uns nicht zwei Worte mehr gesagt? You are just a little bit ashamed right now. It wasn't a sin, but it was too much. Nur ein paar Worte gesagt, von denen wir uns jetzt über die wir uns jetzt schämen? Whenever you find this lack of perfection in your behavior, wann immer du diesen Mangel an Vollkommenheit in deinem Benehmen siehst, what do you do? Was tust du? What do you do? Was tust du? Do you go through the finished work of the cross? Gehst du dann durch das vollbrachte Werk des Kreuzes? Through the cross itself. Durch das Kreuz selbst? Through the dead body of our Messiah. Durch den toten Körper unseres Messias? Directly to God? Direkt zu Gott? To your Father? Zu deinem Vater? Or you are afraid that you are not clean enough? Oder hast du Angst, dass du nicht rein genug bist? And first you want to clean yourself to be ready to visit him again. Und zuerst möchtest du dich selbst etwas reinigen, damit du ihn wieder besuchen kannst. You know where the false church begins? Weißt du, wo die falsche Gemeinde beginnt? Where you want to use to be clean anything else than the blood of Jesus. Sie beginnt dort, wo du irgendetwas anderes nehmen willst, um dich zu reinigen, außer dem Blut Jesu Christi. Nothing gives you the right to stand in front of this beautiful holy father. Absolut nichts gibt Nothing. Das Recht vor diesem wunderbaren heiligen Vater zu stehen. Nothing will give you the rights. Anything that you could do has nothing to do with the right to stand in front of him. Absolut nichts, das du tun könntest, gibt dir das Recht, vor ihm zu stehen. Only the blood of Jesus. Nur das Blut Jesu. Look at this. Why I can be bold? Schau dir diesen Vers an. Warum kann ich kühn sein? This verse 19. Vers 19. Saying you have this, you can be bold. Vers 19 sagt, wir können kühn sein. Act cheeky. Wir können schlitzohrig sein. Why? Because Warum? You did something. Weil du etwas getan hast. No, because he, Jesus, did everything. Nein, weil er, Jesus, alles getan hat. He was bleeding. Er blutete. Till the last drop. Bis zum letzten Tropfen of his blood. Seines Blutes. That's why some people had to see the water coming out of his side. Darum mussten einige Leute sehen, wie das Wasser aus seiner Seite kam. To know that there is no blood left in him. Um zu wissen, es war kein Blut mehr in ihm. This is the real kosher sacrifice. Das ist das wahrhaftig koschere Opfer. No blood in him. Rest. Das wahrhaft reine Opfer. Es war kein Tropfen Blut mehr in ihm. He is just a dead body and some bones. Es ist einfach nur mehr ein toter Körper und einige Knochen. No blood. But now this blood. Aber genau dieses Blut. Gives you the whole right. Dieses Blut, das gibt dir das ganze Recht. To go directly to him. Direkt zu ihm zu gehen. Through, mind you, through. Durch. His body. Nur durch seinen Leib. Through his dead body. Durch seinen toten Leib. Look at the verse 20. Schau dir mal den Vers 20 an. His dead body, his crucified body. Sein toter, sein gekreuzigter Leib. Right after he shouted, "It is finished." Nachdem er ausgerufen hat, es ist vollbracht. His dead body was the gate opened forever for you and me and for the church. War sein toter Leib das Tor, das ein für alle Mal geöffnet wurde für dich, für mich und für die Gemeinde. Can you read it please in German? Hebräer Kapitel 10 und Vers 20. Denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. You see, the curtain splitting in the Jerusalem Bible temple. Im Tempel in Jerusalem ist dieser Vorhang zerrissen. Was just a sign what happened on the cross. Das war nichts anderes als ein Zeichen von dem, was am Kreuz geschah. He allowed himself to be torn apart physically. Er erlaubte es, dass er selbst körperlich zerrissen wurde. To open this way. Um diesen Weg zu öffnen. The new and everlasting way for you and me. Den neuen und ewigen Weg für dich und für mich. To his father. Zu seinem Vater. Jesus once said, I am the door. Jesus sagte einmal, ich bin die Tür. See, he is the only intercessor. Er ist der einzige Fürbitter. There's nobody else. Sonst gibt es niemand. There's nobody else between you and your father in heaven. Es gibt niemand zwischen dir und deinem Vater im Himmel. You understand what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? So, just an hour ago, I talked to this sister from the Catholic Church, Vor einer Stunde circa habe ich von dieser Dame von der katholischen Kirche geredet. She asked me, typical for Catholics, a question. Sie hat mir eine typische Frage gestellt, die Katholiken stellen. And I'm not ironic or anything like that now. I thanked her. Und ich möchte jetzt nicht ironisch wirken, ich habe ihr gedankt. To be so brave to openly ask about this. Ich habe mich bei ihr bedankt, dass sie so mutig war und mich öffentlich gefragt hat. It's one of the typical Catholic teachings. Und das war es ist eine der typisch katholischen Lehren. If you want to get to the God himself. Wenn du zu Gott selbst kommen möchtest, you have to find Jesus. Dann musst du Jesus finden. You're a sinner. Aber du bist ein Sünder. So you have to ask Mary. So als Sünder musst du Maria and bitten. And through her you can get to Jesus and finally you maybe will find God. Und durch sie kannst du zu Jesus kommen und vielleicht kannst du dann auch Gott finden. I see some of you find it funny. Und ich denke, dass einige von euch finden das komisch. You do? Wirklich? How about your pastor then? Aber wie schaut's aus mit deinem Pastor? How about your any type of leader? Wie schaut es aus mit irgendeiner Art von Leiter? That you need to have den to du, reach the Lord. Den du brauchst, um zum Herrn zu kommen. Including worship leaders. Inklusive Lobpreisleiter. I'm not saying anything against worship leaders. Ich sage hier nichts gegen Lobpreisleiter. I think we need them. Ich glaube, wir brauchen sie. Why? Warum? To be more creative. Damit wir kreativer werden. The real worship leader for me is a creator of new songs. Für mich ist der wahre Lobpreisleiter ein Schöpfer von neuen Liedern. It's not anybody translating American songs. Es ist nicht jemand, der welche amerikanischen Lieder übersetzt. I love my mom, Debbie. I love you. Ich liebe meine Mama, Debbie. Ich liebe dich. But I've had enough of American Christian music. Aber ich habe die Schnauze voll von amerikanischer christlicher Musik. Seriously, I'm not even sorry. I just don't like it. Es tut mir gar nicht leid. I don't like Jesus culture. Ich mag Jesus culture nicht. I don't even know what Hillsong is. Seriously. Ich weiß gar nicht, was Hillsong ist. So when some people would tell me this is not Hillsong, this is Hellsong. So einige Leute sagen von mir, das ist nicht Hillsong, das ist Höllegesang. I'm like, what? Was? Who are they? Wer sind sie? Everyone sings their songs. Alle singen ihre Lieder. I'm always like, are they good? Und ich sage dann, sind die Lieder gut? We can have some good songs from hell. Wir können auch gute Lieder von der Hölle haben. We shouldn't sing them, but you know. Wir sollten sie nicht singen. But I don't know them. You see, don't you have your Mozarts? Habt ihr nicht eure Mozarts? Your Johann Sebastian Bachs? Eure Johann Sebastian Bachs? Your Beethovens? Eure Peter Wenz? Yeah, I'm speaking tongues now. Okay, eure Peter Wenz? You know the one that actually is in Vienna, dead in the cemetery? Oh, I didn't know that. We have a pastor that's called Peter Wenz, a big pastor in Germany. I think it's the largest church in the nation. I'm talking about your dead composers. Okay, ich rede von euren toten Komponisten, nicht von Peter Wenz in Stuttgart, okay? Wollen wir mal klarstellen hier. Not about your pastors. Okay, wir reden nicht von euren Pastoren. Da gibt es angeblich einen Musiker, der heißt auch Peter Wenz, der liegt im Fried in Wien am Grab. Forgive me for the confusion. Beethoven. Yes. Oh, you said Peter Wenz. Spit of confusion. So. Beethoven! See? Okay, der Beethoven, ja. Yeah, but it was plural, you know what I mean? Okay, er hat denn in der Pluralität ausgesprochen. Wie kann man einen Plural machen, wenn es nur einen gibt? How many creative people we have here? Wie viele kreative Leute haben wir hier? I saw you during the worship time. Again. Während der Zeit des Lobpreises habe ich euch wieder gesehen. How many of you want to dance like crazy? Wie viele von euch wollten da tanzen wie verrückt? But you've been learned and drilled to dance only like that. Aber ihr wurdet erzogen, dass ihr in der Gemeinde nur so tanzen dürft. With some stick, with you know, like Da müsst ihr so einen Stab haben, wo da ein Stofftuch dran gehängt. Um Himmels willen! And then you don't know why your men hate going to the church. Und dann fragt ihr euch, warum eure Ehemänner es hassen, in die Gemeinde zu gehen. What is it? Was ist los damit? Why don't we have some time, just some time? Warum haben wir wenigstens nur manchmal? The music like, you know, come on, Jesus, come on. Like, diese Art von Musik. Yeah. Why don't you have hip-hop worship music? Warum haben wir nicht Hip-Hop-Anbetungsmusik? Heavy metal worship music. Heavy metal Anbetungsmusik. Reggae worship music. Reggae Lobpreismusik. Oh ja, but der kaboom, ba da da, ba ba, hop, wa da boom, but why? Warum haben wir nicht so eine Art von Lobpreismusik? What is it? Was ist los mit uns? Laughing at the Pope. Wir lachen den Papst aus. Laughing at the Catholic liturgy. Wir lachen die Liturgie der katholischen Kirche aus. They have the one liturgy, really, the one way of saying the Holy Mass. Die haben eine Liturgie, wie man die Messe feiert. But all around the world they have different types of music. Aber überall auf der Welt haben sie verschiedenartige Musik. We, the bloody Protestants, sing the same. Wir, die verrückten Protestanten, wir singen überall das Gleiche. I love the way you, like, did your worship thing. Ich habe es geliebt, wie ihr heute die Anbetung gemacht habt. But you see, my first thought was like, how does it come in Polish, like, or in English? Like, I know this song. Aber mein erster Gedanke war, wie geht das auf Polnisch oder auf Englisch? Ich kenne dieses Lied doch. Yeah, the same songs. Das gleiche Lied. I just didn't remember them, but I knew I heard it somewhere. Ich konnte mich daran erinnern, genau. We heard it in Polish, in Chinese even now. Ich wusste, ich habe es irgendwann mal gehört. Es gibt auf Englisch, auf Polnisch, auf Chinesisch. Church, wake up! Gemeinde, wach auf! Start serving others with your talents. Beginn den anderen mit deinen Talenten zu dienen. Start dancing like you always wanted to dance during the worship time. Tanz genau so, wie du immer schon im Lobpreis tanzen wolltest. Are some people going to be like, what? Werden dann einige Leute sagen, was? Yeah! Ja, natürlich! Thanks be to God! Dank, Gott sei Dank! Maybe they will finally leave. Vielleicht werden sie dann endlich die Gemeinde verlassen. Leave you alone to worship like the Holy Spirit wants you to worship. Und dann lassen sie dich endlich in Ruhe, dass du so anbeten kannst, wie der Heilige Geist will, dass du anbetest. Like, look at me now. What am I doing? Schau mich an. Was mache ich jetzt gerade? I'm not even a savage now. Jetzt bin ich nicht einmal ein wildes Tier. For some of you, I'm a clown now. Für einige von euch bin ich jetzt ein Clown. Halleluja. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. If I can serve at least some of you, I'm going to look stupid like a clown. Wenn ich einigen von euch dienen kann, dann werde ich jetzt dumm aussehen wie ein Clown. I don't care. Das ist mir egal. I'm leaving on Monday. Am Montag fahre ich schon nach Hause. I would like to be back here, but I don't have to be back here. Ich würde gerne wieder hier zurückkommen, aber es muss nicht sein. People of God, first of all, talking about church, doing your church thing, relax. Volk Gottes, wenn ihr über die Gemeinde redet, über wie man die Gemeindesache macht, entspann dich. Be bold. Sei kühn. Be cheeky. Sei schlitzohrig. You see, when the Bible says that the Lord is the new everlasting the only way to our Father. Wenn die Bibel sagt, dass der Herr der einzige und ewige Weg zu unserem Vater ist, it means that he is the only man, the only human being. Dann bedeutet es in Wahrheit, dass er der einzige Mensch ist, das einzige menschliche Wesen, that is allowed to stand between you and God. Dem es erlaubt ist, zwischen dir und Gott zu stehen. Look, the first letter to Timothy. Der erste Brief an den Timotheus. Chapter 2. Im zweiten Kapitel. And verse number 5. Please open it and read it again in the Holy Spirit. Und im fünften Vers. Bitte lest ihn jetzt wieder im Heiligen Geist. By the way, I have a word for you, but later. For you. Herfried, er hat für dich ein Wort. Das wird er dir später mitgeben. Find me later. Später bitte geh auf ihn zu und er wird mit dir reden. Look, this is the very... kind of like a special pronunciation of something. Und das ist hier eine besondere Betonung von etwas. Paul says, eine besondere Aussprache von etwas. Paulus sagt, there is only one God. Es gibt nur einen Gott. Do you agree? Stimmst du damit überein? Amen. Amen. Or you maybe believe in three gods. Oder glaubst du vielleicht an drei Götter? You're not so sure, I can see. Ich kann sehen, einige von euch sind sich da nicht ganz sicher. Some Christians actually believe in three gods. Da gibt es Christen, die glauben an drei Götter. They believe that Father is another God than his Son. Die glauben, dass der Vater ein anderer Gott ist als sein Sohn. And that that the Son is a different God from the Holy Spirit. Und dass der Sohn ein anderer Gott ist vom Heiligen Geist. Do you believe in one God? Glaubst du in einen Gott? Known as the Father, the Son, and as the Holy Spirit. Ein einziger Gott, der als Vater, Sohn und Heiliger Geist erkannt ist. Very important. Ganz wichtig. Very important. Ganz wichtig. If your Holy Spirit, wenn dein Heiliger Geist is in his deity different from the Son or the Father, in seiner Gottheit anders ist wie der Sohn oder der Vater, I'm sorry, but you probably don't believe in one God. Dann tut mir das leid, aber wahrscheinlich glaubst du nicht an einen Gott. But this is not for tonight. Aber darüber werden wir heute nicht reden. So Paul says there is only one God. Paulus sagt, es gibt nur einen Gott. And the same is with the intercession. Und das bezieht sich ganz genau gleich auch auf die Fürbitte. Exactly like we have only one God. Genauso wie wir nur einen Gott haben. We have only one being, one human being. Da gibt es nur ein einziges menschliches Wesen. It says here, a man, a human being. Einen Menschen, ein menschliches Wesen. Who could stand between the whole humanity and the Father. Der zwischen dem Vater und der gesamten Menschheit stehen kann. And this human being is Jesus Christ. Und dieses menschliche Wesen ist Jesus Christus. And his humble perspective is, und seine demütige Perspektive ist, that even though he's got the right to be our intercessor, dass obwohl er das Recht hat, unser Fürbitter zu sein, he as a intercessor wants to be the open door. Möchte er als der Fürbitter unsere offene Tür sein. Can you imagine? Kannst du dir das vorstellen? Find so many sentences and long stories, parables about Jesus as the door in the Bible. Such mir mal viele andere Sätze und Geschichten, die über Jesus als die Tür sprechen in der Bibel. But especially read his own statements. Aber besonders lies seine eigenen Aussagen. When he said, I am the door. Wenn er sagt, ich bin die Tür. When he said, I am the only way to your God, sagte, to the Father. Er sagte, ich bin der einzige Weg zu Gott, zu eurem Vater. But I'm not a pavement. Ich bin keine Asphaltierung. I'm just the open door. Ich bin kein Gehsteig. Ich bin einfach die offene Tür. What does it mean? Was bedeutet das? You don't approach your Father from down there. Up here. Es bedeutet nicht, dass du deinen Vater von hier unten, hier oben begegnest. And look at this, you don't go to him then like standing in front of him. Und du gehst auch nicht so hin, indem du dann vor ihm stehst. Why? Warum nicht? Because if Jesus is the door, through his body is the door for us. Wenn der Körper, der Leib Jesu, das Tor für uns ist. And the Bible says that he is not in front of his father. Und die Bibel sagt, dass er nicht vor seinem Vater ist. But he sits on the right hand of the power. Sondern er sitzt auf der rechten Hand der Kraft. What does it mean? Was bedeutet das? Anytime you don't want to read to do anything by your own works. Jedes Mal, wenn du irgendetwas tun willst, nicht aus eigenen Werken, but you believe only in the power of his blood, aber du glaubst ausschließlich an die Kraft seines Blutes, his body is immediately open. All the time is open. Sein Körper ist ständig offen, ist immer offen. And you jump in the name of Jesus. What does it mean in the name of Jesus to be in front of what word the Bible says anything like that? Was bedeutet es? No. Im Namen Jesus bist du dann direkt vor dem Vater. Was bedeutet das überhaupt? Was sagt das die Bibel? You go through Jesus and land on the knees of your Father. Du gehst durch Jesus hindurch und landest direkt im Schoß deines Vaters. Do you see this? Siehst du das? And it is not only that your right as an individual. Und es ist nicht nur dein Recht als eine individuelle Person. But this is the only way we can approach our Father as the church. Es ist die einzige Art und Weise, wie wir als Gemeinde unseren Vater auch gegenüberstehen können. We're going to finish for tonight, but let me finish. Wir werden für heute Abend enden. Ich möchte hier enden. So, how about your church? Wie schaut's aus mit deiner Gemeinde? Brothers and sisters. Meine lieben Geschwister. Does it give you this intimacy? Gibt dir deine Gemeinde diese Intimität? When you go to your church, whatever it is. Wenn du in deine Gemeinde gehst, was immer das auch bedeutet. When you attend the meetings of your church. Wenn du die Versammlungen deiner Gemeinde besuchst. Of any type. Von auf irgendeine Art und Weise. Of any type. Do you land on the knees of your sitting up in heaven, Father? Landest du direkt im Schoß deines Vaters im offenen Himmel? Do you? Landest du dort? So what are you doing there? Was tust du dort? This is not a church. Das ist nicht Gemeinde. There are no church meetings down here. Es gibt hier auf dieser Erde keine christlichen Gemeindeversammlungen. The only church meeting we are allowed to have is up in heaven on the knees of our Father. Die einzige Gemeindeversammlung, von der es uns gestattet wird, sie zu haben, ist im Himmel am Schoß unseres Vaters. There is not a word in the Bible that we are supposed to have regular meetings. Es gibt in der Bibel kein einziges Wort, wo drinnen steht, dass wir regelmäßige Versammlungen haben sollen. Where? Wo steht das? Wo steht Why? Das? Why once a week? Warum einmal in der Woche? Why on Sabbath? Warum am Sabbat? Why on Sunday? Warum am Sonntag? Why on Wednesday? Warum am Mittwoch? Why once a week? Why twice a week? Warum einmal in der Woche? Warum zweimal in Why der Woche? Why once a month? Where does it say in the Bible that we have to have the regular meeting? Wo steht es in der Bibel, dass wir uns regelmäßig treffen müssen? I know what you're going to say. Ich weiß genau, was ihr sagen werdet. There is one verse. Es gibt einen einzigen Bibelvers. Where? Wo ist der? Back in the 10th chapter of Hebrews. Es ist im 10. Kapitel vom Hebräerbrief. Are you going to tell me? Sagt ihr mir jetzt? Exactly in the same place. Das ganz genau im selben Kontext. Where the Bible says. Wo die Bibel sagt. I can go easily. Ich kann ganz einfach. Even being dirty by my today's works. Auch wenn ich schmutzig bin von der heutigen Arbeit. But believing in the power of the blood of Jesus. Aber wenn ich glaube an die Kraft des Blutes Jesu. I can approach easily my Father. Ich kann jederzeit meinem Vater gegenübertreten. Like, you know, I just shouted at my wife. Ich hab soeben meine Frau angebrüllt. Can I right after this be like, I'm your kid? Kann ich jetzt sofort zu Gott kommen? Ah, ich bin dein Junge! Yes, I can. Ja, das kann ich tun. This is the boldness that I have through the blood of Jesus. Das ist die Kühnheit, die ich durch das Blut Jesu habe. It doesn't mean that then I can go back and be the same for my wife. Bedeutet es, dass ich dann zurückkommen gehen und meine Frau wieder gleich anschreien kann? But when I am going to change. Aber wenn ich dann ändern, wenn ich mich ändern werde. Only after I immediately went through the blood of Christ and visited my father. Ich werde mich nur dann ändern können, wenn ich durch das Blut Christi gekommen bin und direkt zu meinem Vater gelandet bin. You want to change yourself? Willst du dich selbst ändern? Well, good luck. Viel Spaß dabei. For many years I used to be a professional psychologist and a coach. Vor viele Jahre war ich ein persönlicher Psychologe und ein Coach. And from the professional perspective, I'm telling you, good luck. Und von einer professionellen Sichtweise möchte ich sagen, viel Spaß. Why do you think it's such a profitable business? Warum ist das so ein einträchtiges Geschäft? Because you're never gonna change. Weil du wirst dich nie ändern. You're always going to need me. Du wirst mich immer brauchen. As a coach. Ich bin dein Coach. As your psychologist. Ich bin dein Psychologe, dein Therapeut. As your spiritual guide. Als dein geistlicher Führer, Leiter. As your pastor. Als dein Pastor. As your prophet. Als dein Prophet. Whenever you want to change yourself and you're not going to allow God to change you. Well, good luck. Wenn immer du dich selbst zu verändern versuchst und es nicht Gott erlaubt, sich zu ändern, okay, viel Glück dabei. And the same goes with the church. Und ganz das Gleiche ist mit der Gemeinde. I know what you're going to quote me. Ich weiß ganz genau, was ihr mir hier zitieren werdet. Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10. Vers what? Vers 19. 20. Hat jemand hier gesagt. I can see you, Lord's people. Yeah, 25, of course. Aber es ist Vers 25 natürlich. You savage from Poland, what are you going to say now? Du wildes Tier von Polen, was sagst du uns jetzt zu diesem Vers? I love you, Austrian people. Ich liebe euch Österreicher. Actually, in your Bibles, what does it say? Was sagt es wirklich in eurer Bibel? That you should not do. Dass what is it? Was sagt es in der Bibel, was ihr nicht tun sollt? What does it say? Was sagt es wirklich in der Bibel? That we are not supposed to what? To forsake the assembling. Es sagt hier, wir sollen nicht die Versammlung verlassen. Of ourselves together, right? Die Versammlung, unsere eigenen Versammlungen verlassen. Oh, you have this word in plural. It is plural. Singular. No, singular. Singular. Very good. So it doesn't say we have to attend like two meetings, right? So hier steht nirgendwo, dass wir zwei Versammlungen besuchen müssen. Apparently one is enough. Eigentlich, es ist in der Einzahl geschrieben, also eine Versammlung ist genug. You're not supposed to miss one. Du sollst diese eine Versammlung nicht verlassen. Have you ever been to the church? Warst du schon einmal in der Versammlung? There you go. Dann siehst du, das reicht schon. You don't have to go there again. Du brauchst nicht wieder zurückgehen. There's no other word in the Bible. Es gibt sonst keinen Bibelvers dazu. But you see, when you open the original language. Aber wenn du das dir im Urtext anschaust, you'll discover something really interesting. Dann wirst du etwas ganz Interessantes herausfinden. The word here is not saying about the gathering of the God's people. Denn dieses Wort hier spricht nicht von der Versammlung des Volkes Gottes. The word is not ecclesia. Das Wort hier ist nicht das Wort ecclesia. No, this is not the word. Das ist nicht das Wort hier. This is the Greek word imitating a Hebrew word. Es ist ein griechisches Wort, welches ein hebräisches Wort imitiert. And the word is episynagoge. Und das Wort ist episynagoge. Episynagoge. Episynagoge. And we can find it, I think, only twice in the Bible. And I don't remember it und now. Und ich kann mich nicht ganz genau erinnern, aber ich glaube, man findet das Wort nur zweimal in der ganzen Bibel. Where is the other place where you can see it? Wo finden wir noch das zweite Mal, wo dieses Wort verwendet wird? What is this gathering that we're not supposed to forsake? Was ist diese Versammlung, die wir nicht verlassen sollen? Open with me, please, the second letter to Thessalonians. Bitte öffnen mit mir den zweiten Brief an die Thessalonicher. Chapter 2. In Vers 2. Verse 1. Vers 1. Verse 1. Can you please read it out in German? 2. Thessalonicher, Kapitel 2 und Vers 1. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Episynagoge. Episynagoge. This gathering that we're not supposed to miss ever. Diese Versammlung, die wir nicht verlassen sollen, niemals. Is our gathering around the Christ coming back. Ist unsere Versammlung um Jesus Christus und seine Wiederkunft. It has nothing to do with your Sunday services. Hat gar nichts zu tun mit deinem Sonntaggottesdienst. With your Wednesday Bible groups or whatever. Mit deiner Mittwoch Bibelstunde. Nothing to do. Hat damit nichts zu tun. This is the only gathering that we're supposed to attend. Die einzige Versammlung, der wir beiwohnen sollen. But this is the spiritual gathering in heaven. Ist diese geistliche Versammlung im Himmel. This is the gathering of our spirits around Christ waiting to come back. Es ist das Versammeln unseres Geistes um Christus herum, auf den wir warten, dass er zurückkommt. Do you understand? Versteht ihr das? Do you understand? This should be enough for tonight. Das sollte für heute Abend genug sein. This should be enough for tonight. Sollte für heute tomorrow, Abend genug sein. Tomorrow we're going to continue on other church realities. Morgen werden wir über andere Gemeinderealitäten weiter lernen. I'm going to talk more about the church meetings. Ich werde morgen mehr über die Gemeindeversammlung reden. Because some of you already have this question, so what? We shouldn't have any church meetings? Denn einige von euch haben jetzt die Frage, ja, was sollen wir jetzt keine Gemeindetreffen haben? So what are we doing here? Was tun wir denn hier? Well, I'll be talking about it tomorrow. Darüber rede ich morgen. I'll be talking about the time you have during the rest of your week. Morgen werde ich darüber reden, über die Zeit, die du den Rest der Woche verbringen sollst. How are you supposed to still be in the church when you're not in the church building? Wie sollst du in der Gemeinde sein, wenn du nicht im Gemeindegebäude bist? I'm going to talk about your money tomorrow. Morgen rede ich über dein Geld. What part of your money is the church money? Welches Teil von deinem Geld gehört der Gemeinde? I'm going to talk about special people in the church. Morgen rede ich über besondere Leute in der Gemeinde. Called the ministers. Man nennt sie die Diener, die Dienstgaben. If you are not, all of us, you brother, you sister. Wenn wir alle nicht, du Bruder, du Schwester. If you are not a minister in your church now. Wenn du kein Diener bist in der Gemeinde. Then you're not in the church. Dann bist du nicht in der Gemeinde. Wait, what? Was? Wait for tomorrow. Warte auf morgen. Morgen erkläre ich das. Wait for tomorrow. Warte auf morgen. The fivefold ministry. But waiting for tomorrow, you can read the fourth chapter of Ephesians. Aber während ihr auf morgen wartet, könnt ihr schon das vierte Kapitel von Epheser lesen. The fivefold ministry. Den fünffachen Dienst. You know what it is? Weißt du, was das ist? Read about it. Lest doch darüber nach. Why do we need the fivefold ministry in the church? Warum brauchen wir den fünffachen Dienst in der Gemeinde? To make everyone in the church a minister of some type. Damit jeder in der Gemeinde ein Diener auf irgendeine Art und Weise wird. So if you know an apostle, a prophet, an evangelist, a pastor, whoever. So wenn du nicht ein Apostel, Evangelist, Prophet, Pastor oder wer auch immer bist. Representing the so-called fivefold ministry. Der den sogenannten fünffachen Dienst repräsentiert. But you cannot see any ministers going from Tim to the church, you cannot see him creating the new ministers in the church. Wenn du diese fünffältigen Dienste siehst, die fünf Dienstgaben, und wenn du siehst, dass sie nicht irgendwelche anderen Dienste kreieren, schaffen in der Gemeinde. He or she is not only a part, he or she is not a part of fivefold ministry. Dann ist der oder diejenige nicht Teil des fünffältigen Dienstes. But also he or she, sondern sie oder er, might be, let me be direct with you, möchte ich sehr direkt mit euch sein, a minister of Satan. Dann kann es sein, dass er oder sie sogar ein Diener Satans sind. Again, I am going to talk more about it tomorrow. Morgen werde ich mehr darüber reden. But don't be stupid, Galatians. Aber seid nicht so verrückt, ihr Galater. Open your eyes. Hab Acht, öffnet eure Augen. If you attend the church, wenn du zur Gemeinde gehst, who's not trying to make you a minister of some type, die nicht versucht, dich zu einem Dienst zu machen, I'm sorry, but this is not a church. Dann ist das nicht die Gemeinde. It's some type of Christian organization. Es ist irgendeine andere Art von christlicher Organisation. But not belonging to Lord's kingdom. Aber sie gehört nicht zum Reich Gottes. So tomorrow, I'll talk more about different stuff like that. Morgen werde ich noch mehr darüber reden. You're free to go and not be back tomorrow here. Wenn ihr wollt, könnt ihr gehen und braucht ihr morgen nicht zurückkommen. Because I am going to be brutal again. Denn morgen werde ich sehr brutal sein. Well, I will also, because you might find yourself in this place, like, so what? So we eventually don't, anything we did is wrong. Denn morgen werdet ihr vielleicht sagen, so alles, was wir getan haben, ist falsch. We're not supposed to do anything. Wir sollen gar nichts tun. I will show you many things you are supposed to do, finally. Zeige ich euch viele Dinge, die ihr tun sollt. Till tomorrow. Wir sehen uns morgen. Bleibt nochmal hier.